Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren. HR2 Kultur. Wissenswert. Lalibela, eine Kleinstadt im Norden Äthiopiens. Es ist Januar. Während in den westlichen Ländern der Feiertagsreigen längst zu Ende gegangen ist, herrscht im am stärksten christlich geprägten Land Afrikas gerade die Hochzeit der Kirchenfeste. Am 7. Januar wird Lidat gefeiert, das Weihnachtsfest, und am 19. Januar Timkat, die Erscheinung des Herrn. Der Grund für die vermeintliche Verspätung ist die Zählweise der Tage nach einem uralten äthiopischen Kalender, nachdem auch der 23. Januar ein Festtag ist. Es ist der Tag des heiligen Georg, eines der Hauptheiligen der orientalischen Christen, der in Lalibela besondere Verehrung genießt. Und deshalb sammelt sich am Vormittag des 23. Januar die Bevölkerung rund um die Georgskirche und formiert sich zur Prozession. Es ist ein seltsam fremdes Bild, das sich dem Besucher hier auf über 2500 Meter im äthiopischen Hochland darbietet. Wer den feierlichen Ernst von Feiertagsprozessionen bei uns in Deutschland gewohnt ist, wird sich die Augen reiben angesichts des zwanglosen, fast wilden Szenarios, das wie ein Stammesritual wirkt und wohl auch hier seine Wurzeln hat. Junge Männer mit nackten Oberkörpern ziehen, mit Stöcken in der Hand und in kreisenden Tänzen, einen kleinen Hügel hinauf. Hier werden sie schon von den Mädchen und Frauen des Ortes erwartet und mit jubelnden Lauten begrüßt. Hinter ihnen folgt die Schar der Diakone und Priester in sattroten, grünen und goldenen Gewändern und zum Schutz gegen die Sonne mit bunten Schirmen in der Hand. Lalibela ist neben Aksum das bedeutendste christliche Zentrum Äthiopiens. Der Name des Ortes geht auf den äthiopischen König Lalibela zurück, der Mitte des 12. Jahrhunderts hier die berühmten Felsenkirchen erbauen ließ. Insgesamt 11, auf spektakuläre Weise in den Boden, also tief nach unten in den gewachsenen Felsen hineingeschlagene Sakralgebäude. Das sind so wundersame Gebilde, dass es zu ihrer Entstehung auch die passende Legende gibt, erzählt Ashanaf, der in Lalibela geboren ist und im Dienst des deutschen Reiseveranstalters Elangeni steht. And that time the angel came and took him to In dieser Zeit kamen die Engel und führten Lalibela mit, um ihm das himmlische und das irdische Jerusalem zu zeigen. Sie gaben ihm den Auftrag, ein neues Jerusalem hier auf der Erde Äthiopiens zu gründen. Als er erwiderte, er könne das nicht, sagten ihm die Engel, dass sie ihm dabei helfen würden. Als Lalibela wieder zurückkehrte, wurde er zum neuen König von Äthiopien gekrönt und begann, diese Felsenkirchen zu errichten. Die äthiopische Kirchengeschichte ist reich an solchen Legenden und Anekdoten und natürlich spiegelt auch die Legende von Lalibela geschichtliche Hintergründe. So war es am Ende des 12. Jahrhunderts für christliche Pilger aus Äthiopien nahezu unmöglich geworden, nach Jerusalem zu gelangen, weil sämtliche Verkehrswege durch muslimische Länder führten. Es war also gewissermaßen eine historische Notwendigkeit, der eigenen Bevölkerung eine kultische Alternative zu schaffen. Ein Prozess, der auch im abendländischen Europa mit zahlreichen neuen und gewaltigen Kirchenbauten seine Parallelen hat. Aber wohl an keinem anderen Ort der Welt entstand ein solch riesiger Kirchenkomplex. Mit seinen Gangsystemen, Schluchten, höhlenartigen Kapellen und Gebeträumen, die mit allerlei heilsgeschichtlicher Symbolik aufgeladen sind, überwältigt er auch den heutigen Besucher. Sie stehen jetzt im neuen Jerusalem. Es ist alles aufzufinden. Wir haben den heiligen Berg Sinai, wir finden hier Nazareth, Galiläa, den Jordan, der da entlang fließt. Doch wie kommt es eigentlich, dass sich die Mehrheit der äthiopischen Bevölkerung zum Christentum bekennt, wo doch in allen Staaten um das ostafrikanische Land herum der Islam die Hauptreligion ist? Um das zu verstehen, muss man weiter in den Norden, nach Aksum reisen. Hier an einem wichtigen Handelsweg nach Ägypten war in den ersten Jahrhunderten nach Christi Geburt ein riesiges Königreich entstanden, das sich bis zum Roten Meer hin erstreckte. Quasi ein staatlicher Vorläufer des heutigen Äthiopien. Mit Aksum als Hauptstadt. Und dieses Reich gehörte zu den ersten Territorialstaaten, in dem das Christentum zur Staatsreligion erklärt wurde, erläutert Redai, studierter Historiker, der in Aksum lebt. Officially, Christianity was made as an official religion in the 4th century AD by King Izana. Das Christentum wurde hier bereits Anfang des 4. Jahrhunderts eingeführt, in der Zeit der Regentschaft von König Izana. Izana war so der letzte heidnische und gleichzeitig der erste christliche Herrscher in Äthiopien. Aksum war damit das zweite Land weltweit nach Armenien, in dem das Christentum als offizielle Religion eingeführt wurde. Aber in Aksum war es nicht wie in Europa oder anderen Ländern, wo das Christentum sich zunächst in der einfachen Bevölkerung ausbreitete und dann von oben anerkannt wurde. In Aksum vollzog sich der Prozess in entgegengesetzter Richtung. Die Christianisierung erfolgte also von höchster Regierungsebene aus und wurde erst später von den unteren Schichten angenommen. Und nicht nur damit nimmt das äthiopische Christentum eine Sonderstellung in der Welt ein. Bis heute hat sich nämlich auch eine autonome Form christlicher Orthodoxie erhalten, die zwar von der koptischen Kirche Ägyptens beeinflusst wurde, aber ihre eigene liturgische Praxis und die dazugehörenden Rituale verteidigt hat. Die Quelle für das Selbstverständnis und die Selbstbehauptung des orthodoxen äthiopischen Christentums ist bis heute in Aksum zu finden. Sie wird greifbar in dem heiligen Bezirk der Stadt, wo neben der großen Rundkirche der heiligen Maria von Zion ein kleiner kapellenartiger Bau steht. Wenn man einen Fixpunkt des Glaubens in Äthiopien benennen will, dann liegt er in dieser Kapelle verborgen. Denn hier soll sie aufbewahrt sein, die sagenumwobene Bundeslade des Alten Testaments. Das steht freilich im Widerspruch zur offiziellen Version, nach der der in der Bibel ausführlich beschriebene Schrein aus Akazienholz mit den 10 Geboten Gottes seit dem 6. Jahrhundert vor Christus als verschollen gilt. Doch selbst wenn es sich anders verhielte, warum glaubt ausgerechnet Äthiopien, sich im Besitz eines solchen Glaubensschatzes zu finden? First of all, when we talk about Aksum, we have to refer the relationship of Sheba and Solomon. Wenn man über Aksum spricht, dann muss man immer die Beziehung zwischen König Salomon und der Königin von Saba berücksichtigen. Das ist natürlich eine Legende, aber sie ist bedeutsam und besagt, dass im 10. Jahrhundert vor Christi Geburt die Königin von Saba hier in Aksum residierte und durch eine Handelsbeziehung in Kontakt mit König Salomon von Jerusalem kam. Tamrin came back to Ethiopia. And he told to Queen of Sheba every wisdoms of King Solomon. Von einem Botschafter neugierig gemacht, stattete sie König Salomon einen Staatsbesuch ab. Die beiden lernten sich kennen, fanden Gefallen aneinander, verbrachten eine gemeinsame Nacht, worauf die Königin von Saba schwanger wurde und schließlich den gemeinsamen Sohn Menelik gebar. Menelik wiederum soll nach dem Tod seines Vaters die Bundeslade geraubt und nach Äthiopien in das Land seiner Mutter gebracht haben, wo er nach deren Tod selbst die Herrschaft antrat. Auf die Dynastie, die er begründete, bezog sich nicht zuletzt der in Äthiopien heute immer noch verehrte Kaiser Haile Selassie im 20. Jahrhundert als Nachfolger von König Salomon. Die Bundeslade, so sind die Äthiopier überzeugt, befindet sich aber seit nunmehr über 3000 Jahren in ihrem Land. Auch wenn von dieser Geschichte weder die Königin von Saba historisch belegt ist, noch irgendein wissenschaftlicher Beweis für diesen Transfer der Bundeslade vorliegt, so hat er doch die äthiopische Glaubenswirklichkeit bis heute entscheidend geprägt. Und was noch wichtiger ist, dieser Glaube ist in allen Gesellschaftsschichten tief verwurzelt. Das liegt nicht zuletzt an der kunstvollen Weise, mit der in Aksum die Präsenz der Bundeslade als Geheimnis zelebriert wird. Der Zutritt zur Kapelle ist nämlich nur einem einzigen Menschen gestattet, einem Mönch, der eigens für dieses Amt berufen wird und Zeit seines Lebens als Wächter der heiligen Bundeslade fungiert. Kein anderer Mensch weiß genau, was hier innerhalb der Mauern aufbewahrt wird, und kein anderer Mensch wird es je erfahren, bis ein neuer Mönch an seine Stelle tritt. Most of the time he used to incense the church, incense the ark surrounding, you know. Seine Aufgabe besteht in der Regel darin, im Raum den Weihrauch am Brennen zu halten und das Bibelstudium zu pflegen. Aber jeden Morgen und jeden Abend tritt er auch vor das Gebäude, um mit den Menschen zu sprechen oder sie zu segnen. Was er aber strikt vermeidet, ist fotografiert zu werden. Das lehnt er ab. Taking photograph is something he doesn't like to be taken, you know? Und doch kann man an der Spiritualität dieses Gebäudes teilhaben. Von Sonnenaufgang bis zur Dämmerung sieht man Menschen an den Gitterzaun der Kapelle treten. Durch die Stäbe hindurch reichen sie leere Flaschen an die Bediensteten des Mönchs weiter, mit der Bitte, sie mit dem heiligen Wasser zu füllen. Denn innerhalb der Kapelle gibt es eine Quelle, und das Wasser gilt als magisch aufgeladen. Selbst ein aufgeklärter Intellektueller wie Reddai ist davon überzeugt und nimmt es selbst täglich in Anspruch. When I get drink this holy water in the morning, I get, you know, relaxed and I guess just good feeling, you know. Wenn ich am Morgen hierher komme und dieses Wasser trinke, dann fühle ich mich entspannt und von einem guten Gefühl belebt. Es ist ein spirituelles Gefühl, eine Art von innerer Gesundung, die ich spüre. Das liegt daran, dass die Bundeslade nach wie vor Kraft hat. Das wiederum hängt mit der Verbindung zur heiligen Maria zusammen, die hier in der gegenüberliegenden Kirche verehrt wird. Auf diese Art ist und bleibt die Bundeslade äußerst wirkmächtig im Glauben der orthodoxen Kirche in Äthiopien. Still, the Ark of the Covenant is very powerful according to the belief of the Orthodox Church in Ethiopia. Das aber ist nicht das einzige Glaubenszeichen, das alttestamentliche Wurzeln hat. Auch das Gebot, vor den Kirchen die Schuhe auszuziehen, auch der in Äthiopien häufig zu beobachtende Ritus der Gläubigen, die Kirchenmauern zu küssen, wirken auf Christen westlicher Gesellschaften fremd. This is a holy ground. Das hier ist ein heiliger Grund und Boden. Früher, in den Tagen meiner Kindheit, war es sogar üblich, 2 Kilometer bevor wir diesen Boden betraten, die Schuhe auszuziehen, in die Hand zu nehmen und so zur Kirche zu kommen. Das geht auf Moses zurück, dem Gott von dem brennenden Dornbusch erklärt hatte, du stehst auf heiligem Boden, zieh deine Schuhe aus. Darauf beziehen wir uns und tun bis heute dasselbe. Auch die Mauer ist deshalb heilig. Und deshalb küssen wir sie. Das ist der Hintergrund. So richtig verständlich wird die ungezwungene Pflege alter Rituale aber erst dann, wenn man sich die äthiopische Geschichte als historischen Ausnahmefall in Afrika vor Augen führt. Denn dieses Land wurde nie kolonialisiert. 2 italienische, zum Teil höchst brutale Intermezzi Ende des 19. Jahrhunderts und unter Mussolini Mitte der 1930er Jahre konnten den altorientalisch-orthodoxen Glauben im Kern nie gefährden. So blieb auch die heilsgeschichtliche Trennlinie zwischen Altem und Neuem Testament bis heute durchlässig, sodass sich viel jüdisches Brauchtum bewahrt hat, zum Beispiel die Beschneidung der männlichen Säuglinge am 8. Tag, die Feier des Sabbat und die Ablehnung des Verzehrs von Schweinefleisch. Nicht nur von außen gesehen, auch im eigenen Verständnis gelten die orthodoxen Christen Äthiopiens daher als Judenchristen. Daneben dominieren ganz eigenständige kultische Elemente, denn auch die äthiopisch-orthodoxe Kirche hat so etwas wie einen Kirchenvater, den heiligen Jared. Man trifft auf diese Persönlichkeit des 6. Jahrhunderts in allen Bildgeschichten, sei es an Kirchenwänden, in alten liturgischen Büchern oder auch nur auf handgemalten Bildchen für die Touristen. Saint Jared was the first person to start this music with their basic instruments. Sankt Jared war der Erste, der Kirchenmusik basierend auf den einheimischen Instrumenten schrieb. Musik, die wir in allen Kirchen von Äthiopien, aber auch Eritrea spielen. Bis heute. Wir spielen seine Hymnen mit seinen Musikinstrumenten, seinen Trommeln. Wir lesen seine Bibel. Das sind alles Schöpfungen von Sankt Jared. Er war der erste große Kirchenphilosoph in der äthiopischen Geschichte. Nicht nur in der Kirchenmusik ist dieses Erbe lebendig geblieben, auch die zeitgenössische Pop- und Folkmusik hat hier eine ihrer Hauptquellen. Ein weiterer Beleg dafür, wie stark der äthiopische Alltag vom Rhythmus des Kirchen- und Glaubenslebens definiert wird, buchstäblich sogar. Fromm, vergeistigt und streng wirkt das alles nicht, sondern unbefangen, heiter und leidenschaftlich. Die Musik genauso wie die religiöse Grundstimmung. Fragt man junge Äthiopier, selbst die modernen Stadtmenschen, ob sie gläubig sind, wird man als Antwort häufig einen fragenden Blick erhalten. Es ist eine Selbstverständlichkeit. Betrachtet man sich die Ausgelassenheit, mit der das Fest eines Kirchenheiligen begangen wird, wie in Lalibela, ist man einmal Zeuge geworden von der Energie, die hier frei wird, und vergegenwärtigt sich die anhaltende integrative Kraft des äthiopisch-orthodoxen Christentums, wird man sich darüber auch nicht lange wundern. HR2 Kultur, ermöglicht durch Ihre Gebühren.